Tag. Ich bin Fliege. Ja, danke, danke. Ja, danke. Ja, Thema sind Ausweichmanöver. Ja. Ja, welcher Art denn? Generell, ganz pauschal, derer man sich selber schon befleißigt hat. Alles klar? So, Thema habe ich jetzt schon vor ihm. Ja, guten Tag. Guten Tag, Fliege. Mein Name ist David und ich bin in deiner Sendung wegen dem mit meiner Angst vor manchen Fragen und weil ich dann auch immer so ausweiche. Ey, aber da darf ich dir mal ein Kompliment machen? Ey, ich würde mich echt zu gerne mit dir unterhalten. Da schimmert doch ein Übermaß an Intelligenz und an rhetorischer Begabung, an Lebensklugheit und Erfahrung auf, das so gewöhnlich in der Sendung nicht ist. Was ist denn so gewöhnlich in dieser Sendung? Ein klassisches Ausweichmanöver. Ja. Was sich nicht netter erscheinen lässt, aber Ausweichmanöver sind ja, glaube ich, dann doch durchaus auch überlebensnotwendig, nämlich um Kollisionen zu vermeiden. Was ist denn so gewöhnlich? Also das ist vielleicht wirklich in 6 Jahren Sendung vielleicht 10-mal vorgekommen. Was ist denn so gewöhnlich in dieser Sendung? Ja, Physik ohne, also unterschiedlich. Also das kommt sich auf den Zustand drauf an. Dein Zustand, bist du da eher labil? Also so Physik ohne. Naja, auf jeden Fall extrem verhässlich. Ah, achso, nee, jetzt muss aber Ausweichmanöver. Ach ja, richtig. Gerade gestern erst wieder hat mir der Ali aus der 7C ein Bein gestellt. Siehst du, genau so eine Geschichte müssen sein. Mir ist es gestern wieder passiert. Und jetzt musst du den genau mal beschreiben, dass es so ein kleiner, roter Lock da war mit Sommersprossen. Ja, und dann bin ich zu Frau Hübner gegangen. Das ist die Klassenlehrerin von der 7C und die wollte dann aber nichts dazu sagen und dann war ich sauer. Ehrlich? Ja, weil die mir nur ausgewichen ist und dann... Und bei, wenn du Kloppe kriegst auch? Dann bin ich auch sauer. Hast du als Kindermama Prügel gekriegt, ein bisschen? Ach, meine Eltern sind ja ganz okay und überhaupt, also... Überhaupt gar nicht? Naja... Und, findest du das okay? Mein Vater hat immer Kloppe gekriegt. Ach ja, ehrlich? Von Opa. Unglaublich. Das war ganz schön. Also, ja, und du? Ich? Da sind wir drahtlos. Ich werde meine Kinder mal nicht schlagen. Hast du als Kindermama Prügel gekriegt? Ich weiche deiner Frage aus. Du weichst nicht aus, sondern streitest einfach schamlos ab. Ihr Schuh ist offen. Danke. Danke. Das ist kein Ausweichmanöver, sondern einfach eine Lüge. Aber ich bin doch auch nicht hierher gekommen, um den Zoff in meiner Familie hier öffentlich auszubreiten. Ey, wir können doch über alles reden. Und außerdem muss man doch nicht über alles reden. Naja, doch, klar, muss man. Ja. Naja, aber klar. Ja, aber was ist denn das eigentlich? Was? Alles. Wie kommst du denn darauf? Ist Gott alles? Ach so. Das Universum? Ah. Ist die Liebe alles? Nee, eigentlich nicht. Und wenn doch? Wenn wir uns irren? Ja, aber wobei andererseits, die Liebe kennt keine Grenzen, oder? Wer kann das wissen? Weiß ich nicht. Was kann ich wissen? Mann, oh Mann, oh Mann. Was kann ich überhaupt? Was bleibt mir da übrig, als euch die Gelegenheit, die zu geben, sich voneinander zu verabschieden? Aber jetzt doch noch nicht. Tut mir leid. Ja, aber warte, die Sendung geht doch noch eine halbe Stunde, denke ich. Aber so weit ist ja nicht immer so. Aber vielleicht könnten wir doch... Vielleicht fällt ein U-Boot an. Was ist mit den Liebenden? Ja doch, aber selbst Liebende müssen ab und an mal sich voneinander verabschieden. Ja, aber... Tschüss! Meine Freundin... Du bist ein heiterer Gemüt, ich bin ein heiterer Gemüt. Wir nehmen jetzt den Abschied einfach nicht ganz so ernst, wie man ihn gemein nehmen müsste, wenn man denn so verliebt ist, wie wir jetzt sind. Aber warum können wir denn nicht noch einfach... Ja, weil ich, echt, Freunde nennen mich oft The King of Ausweichmanöver. Ich wollte Tschüss! Doch, danke! Ich hatte... Ja, weil ich wollte einfach mal wieder Ausweichmanöver vorführen. Vielleicht nimmt ihr irgendjemand mit. Danke! Tschüss!